WDR 5. Neugier genügt. El camino principal pasa por allá, por aquella punta. Spurensuche im patagonischen Niemandsland. Guillermo Ruggier und Sebastian Apestegia stehen auf einem Hügel und blicken angestrengt in die Ferne. Irgendwo westlich des Hügels hat Guillermo Ruggier vor einigen Tagen Fossilien entdeckt. Er versucht, die Stelle wiederzufinden, will sie seinem Kollegen zeigen. Die beiden Wissenschaftler sind Paläontologen, Dinosaurierforscher. Sie sind auf Expedition in Nordpatagonien. El Manzano heißt die Gegend. Eine weitläufige, lebensfeindliche Steppe, die außer Sand, Steinen, Sträuchern, dornigen Büschen, Hitze und dem immerzu pfeifenden Wind nur wenig zu bieten hat. Die nächste größere Stadt, Neuquén, liegt 150 Kilometer entfernt. Der Expeditionstrupp macht sich auf der Suche nach den Fossilien auf dem Weg. Andiamo. Nach einer Stunde Fußmarsch erreichen die Wissenschaftler ihr Ziel. Sebastian Apestegia hat einen Verdacht, welches Fossil sich da im Stein verbirgt. Creo que es un cráneo con algunos huesos más de un tipo de reptil. Ich glaube, es handelt sich um den Schädel und einige weitere kleine Knochen von einem Reptil, einer Art Echse. Wir kennen sie unter dem Namen Sphenodontia, die Brückenechse. Diese Tiere lebten zur Zeit der Dinosaurier auf allen Erdteilen. Heute gibt es davon nur noch eine lebende Art auf Neuseeland. Vor 150 Millionen Jahren während des Übergangs von der Jura in die Kreidezeit war das noch anders. Vorsichtig legen die Wissenschaftler das Fossil aus dem Felsen frei. Diese Art der Brückenechse ist ungewöhnlich groß. Allein der Kopf, den wir hier gefunden haben, misst um die 15 cm. Das ausgewachsene Tier war damit über einen Meter lang. Das heißt, dass das die größten Sphenodontia sind, die wir bisher kennen. Argentinien gilt unter den Paläontologen als Fossilien-Eldorado. Vor allem das riesige Patagonien. Hier wurden in den vergangenen Jahren die größten Fleisch- und Pflanzenfresser freigelegt. Dass es so viele spektakuläre Fossilienfunde gibt, habe einen Grund, erläutert Sebastian Apestegia. Este valle está excavando una cantidad de sedimentos antiguos. Dieses Tal hier ist voll von alten Sedimenten, die freigelegt wurden, als sich die Andenkordilleren bildeten. Zur Zeit der Dinosaurier existierten die Anden ja noch nicht. Das bedeutet, je weiter wir nach Westen gehen und uns den Andengipfeln nähern, umso mehr urzeitlichen Sedimenten begegnen wir. Gehen wir nach Osten, zum Atlantik, verliert sich dieses Phänomen. Das ist wie ein riesiger Kuchen aus Blätterteig, den man von unten mit einer Faust nach oben drückt. Und die unteren Schichten des Blätterteiges mit den Fossilien sieht man dort, wo sich die Faust durchdrückt. Es geht vom Fossilienfriedhof El Manzano auf einer staubigen Schotterpiste nach Villa El Chocón. Der Weg dorthin ist gut ausgeschildert. Großflächige Plakatwände mit riesigen, furchterregenden Dinosaurierköpfen stehen am Straßenrand. Vorsicht, Dinosaurier, lautet darauf die Warnung in großen Lettern. An der Ortseinfahrt von Villa El Chocón zerbeißt ein fleischfressender Dino symbolisch das überdimensionale Ortsschild. Die Menschen, die hier in diese Kleinstadt inmitten der patagonischen Einöde kommen, sollen wissen, was sie erwartet. Oder besser gesagt, wer sie erwartet. Der Gigantonosaurus, der größte bisher bekannte fleischfressende Dinosaurier. In Villa El Chocón haben sie ihm sogar ein eigenes Museum gebaut. Der Gigantonosaurus lebt in der Kreidezeit vor etwa 100 Millionen Jahren. Rodrigo Guevara weiß noch mehr über den gewaltigen Dino. Der vollständige Name lautet Gigantonosaurus carolini. Carolini hieß sein Entdecker. Der Name bedeutet Riesenechse des Südens. Anders als der Tyrannosaurus Rex glich er mehr einem Reptil, einer Echse. Sein Gang war horizontal, der T-Rex ging dagegen aufrechter. Die Zähne des Gigantonosaurus waren wie Messer. Er hatte einen langgezogenen Kopf und er war ein Fleischfresser. Er jagte alle anderen Tiere aus dieser Region. 1993 fand der Automechaniker und Fossiliensammler Ruben Carolini die versteinerten Knochen des Gigantonosaurus ganz in der Nähe von Villa El Chocón. Anhand der Fossilien wurde schnell klar, dass es sich um eine Weltsensation handelt. Galt bis dahin der in Nordamerika entdeckte Tyrannosaurus Rex als der größte landlebende, fleischfressende Dinosaurier, rückte nun der Gigantonosaurus an dessen Stelle. Er übertraf den berühmten T-Rex um über einen Meter. Von Kopf bis Schwanzende war er 14 Meter lang. Von den Klauen bis zur Hüfte war er 4,5 Meter hoch. Er dürfte 9 Tonnen schwer gewesen sein. Im Museum Ernesto Bachmann in Villa El Chocón ist der Gigantonosaurus die Attraktion. Zwar sind noch weitere beeindruckende Fleisch- und pflanzenfressende Dinosaurier in den Hallen ausgestellt, doch keiner beeindruckt so sehr wie dieser gigantische Raubsaurier. Die schweren, versteinerten Originalknochen liegen anatomisch richtig angeordnet am Boden. Fast andächtig stehen die Besucher seitlich an einem Geländer, blicken auf die Überreste dieser furchteinflößenden Fressmaschine. Diese Fleischfresser jagten im Familienverband und das Einzige, was sie dazu hatten, war ihr Kopf. Die Vorderfüße waren verkümmert. Der Kopf war ihre Waffe. Wir haben 80% des Knochenskeletts hier, wichtige Teile der Oberschenkel- und Wirbelknochen und auch des Kopfes. Wir können also sehr gut auf die tatsächliche Größe schließen. Diese 80% sind schon eine ganze Menge. Vom Kopf haben wir etwa ein Drittel. Er war 1,80 Meter lang. Die längsten Zähne haben 22 Zentimeter. Sie sind also ganz schön groß. Ihm sind die Dinosaurier in Fleisch und Blut übergegangen. Diego Poll arbeitet im Labor an einem versteinerten Knochen. Der 42-Jährige ist Wissenschaftler am Paläontologischen Museum Egidio Feruglio in Trelew an der patagonischen Atlantikküste. Das ist ein kompletter Oberschenkelknochen, den wir gefunden haben. Und wir sind hier gerade dabei, die Oberfläche dieser Seite von Steinresten zu reinigen. Danach drehen wir den Knochen um und reinigen die andere Seite. Dann ist dieser Teil der Präparation abgeschlossen. Der Oberschenkelknochen ist immens. Als Diego Poll und sein Kollege José Luis Garbajido ihn vor 3 Jahren in der Steppe in Südpatagonien entdeckten, schwante ihnen schon bald, dass der Fund etwas Besonderes war. Die Größe des Oberschenkelknochens, erinnert sich José Luis Garbajido, war sensationell. Gleich bei der ersten Ausgrabung fanden wir den riesigen Oberschenkelknochen. Er hatte 2,40 Meter. Dazu fanden wir noch andere Knochen. Wir waren sehr glücklich über den Fund und eigentlich zufrieden. Da sahen wir, dass sich noch weitere Fossilien an der Stelle befanden. Uns wurde bewusst, dass wir möglicherweise einen der größten Dinosaurier aller Zeiten entdeckt hatten. Aber wir konnten erst nach 7 Monaten wieder an die Stelle, um weiter auszugraben. Und wir fanden immer mehr versteinerte Knochen. Es war eine eigenartige Freude, die wir empfanden. Keine plötzliche, überschäumende Freude, da wir nur sehr langsam neue Fossilien fanden. Und erst jetzt, wo viele Knochen präpariert sind und wir einen Überblick haben, wird uns die Dimension unseres Fundes bewusst. Noch hat der Dinosaurier keinen Namen. Die Auswertung der Forschungsergebnisse dauert an. Erst danach wollen sie den gigantischen Pflanzenfresser aus Südpatagonien taufen. Diego Poll staunt bis heute über die Ausmaße des Tieres. Anhand der gefundenen Knochen können wir die Größe schätzen. Und wir gehen davon aus, dass das Tier von Kopf bis Schwanzende 40 Meter lang war und 77 Tonnen wog. Das entspricht dem Gewicht von 14 afrikanischen Elefanten. Die Schulterhöhe lag bei 7 Metern und sie konnten den Hals bis auf 12, 13 Meter hochstrecken. Mehr als hoch waren diese Tiere lang und sehr robust, sehr schwer. Die Paläontologen aus Trelew haben vermutlich den größten Dinosaurier aller Zeiten gefunden. Länger und schwerer als der Argentinosaurus. Das war der bisherige Rekordhalter. 1989 fand man Knochenfragmente dieses Riesen in der Provinz Neuquén in Nordpatagonien. Nur wenige versteinerte Knochen, die aber auf die riesige Größe schließen ließen. Der jetzt gefundene Dinosaurier in Südpatagonien aber ist nicht nur größer als der Argentinosaurus, sein Skelett ist fast komplett. Das ist für José Luis Garbajido und seine Kollegen die eigentliche Sensation. Bisher haben wir im Laufe der Ausgrabungen mehr als 250 Knochenreste gefunden, einschließlich Zähnen von Raubsauriern, die auch herumlagen. Wir haben praktisch das ganze Skelett des Tieres. Die Halswirbel sind so gut wie komplett. Das bietet uns die Möglichkeit, den Hals sehr genau und detailgetreu nachzubilden. Vom Rücken haben wir ebenfalls fast alle Wirbel, die sind auch schon präpariert. So ist es auch beim Schwanz. Auch hier haben wir bis auf wenige Ausnahmen alle Wirbel. 20 oder 30 vertebras caudales. Das alles erlaubt uns, die komplette Anatomie dieses Tieres nachzuzeichnen und zu verstehen. Das ist vermutlich das Interessanteste dieser Entdeckung. Zum ersten Mal können wir die Anatomie eines so extrem großen Dinosauriers exakt darstellen und verstehen. Das Paläontologische Museum Egidio Feruglio in Trelew hat in seinen Hallen eine der spektakulärsten Dinosaurier Sammlungen der Welt. Museen in großen Metropolen wie New York, Paris oder Berlin würden sich um die Exponate aus der patagonischen Kleinstadt reißen. Hier hat man immense, einzigartige Fossilien in Hülle und Fülle. Für den neu entdeckten Riesendino muss nun eine neue, größere Ausstellungshalle gebaut werden. Der noch namenlose Dinosaurier sprengt alle Maße. Im ganzen Museum liegen Wirbel, Schenkelknochen und Knochenfragmente herum. Riesige Knochen, die zum Teil nur mit Maschinen bewegt werden können. Eines steht für José Luis Garbajido fest. Die Geschichte der großen Pflanzenfresser muss mit dem spektakulären Fund aus Südpatagonien zum Teil neu geschrieben werden. Wir werden mit diesem Fund eine Reihe von Fragen beantworten können, die wir uns schon seit langem gestellt haben. Vor allem im Zusammenhang mit den Titanosauriern, den Riesensauriern. Wir werden Antworten bekommen auf Fragen im Zusammenhang mit dem Gigantismus dieser größten Tiere der Geschichte, ebenso was die Morphologie dieser Tiere anbelangt. Hier gab es bisher viele Fragezeichen bei so extrem großen Exemplaren. Ihre Position in der Evolution der Dinosaurier wird klarer werden. José Luis Garbajido streicht vorsichtig über den 2,40 Meter langen, sorgsam präparierten Oberschenkelknochen. Am Oberschenkelkopf kratzt der Paläontologe leicht am steinernen Belag. Das Einzige, was gebrochen war, ist dieser äußere Teil. Diese Partie sahen wir auch als erstes vom Knochen. Aber das Fossil ist im Ganzen exzellent erhalten. Man sieht etwa ganz genau die Muskelansätze. Der gesamte Oberschenkelknochen ist einfach perfekt. Patagonien ist ein Fossilienparadies. In manchen Landstrichen der Region kann es passieren, dass man buchstäblich über versteinerte Knochen stolpert. Oder, wie hier am Lago Bareales, dem Barealessee im Nordosten Patagoniens, dass man beim Baden gegen etwas Hartes prallt. Wenn du ins Wasser springst, kann es sein, dass du mit dem Kopf an einen versteinerten Wirbel stößt. Luis Bridi muss es wissen, der Paläontologe hat aus dem See unzählige Fossilien geborgen. Versteinerte Knochen großer und kleiner Dinosaurier, Fossilien von Reptilien, versteinerte Pflanzen. Der weiche Boden um den See gibt immer wieder spektakuläre Fundstücke urzeitlicher Fauna und Flora frei. Immer wenn es regnet, entdecken wir neue Sachen, weil von den Hügeln Erde abrutscht. Die Gegend hier ist wirklich reich an Fossilien. Fast täglich finden wir etwas. Nur leider haben wir nicht das Geld, um gleichzeitig an mehreren Stellen zu graben. Luis Bridi und sein Kollege Gaston Pantoja machen sich mit einer Schaufel an einem kleinen Hügel zu schaffen. Die beiden Dino-Forscher sind sich ziemlich sicher, dass die Gegend um den Barealessee Nordostpatagonien einst ein riesiger Altwasserarm war, den die Dinosaurier als Wasserstelle nutzten. Ein willkommenes Jagdrevier auch für Raubsaurier. Die geringe Strömung an der Stelle führte vermutlich dazu, dass die Knochen der toten Tiere rasch und relativ vollzählig von Sedimenten bedeckt und nicht fortgeschwemmt wurden. Daher seien hier so viele gut und vollständig erhaltene Fossilien zu finden, meint Luis Bridi. Der Dino-Forscher deutet auf ein versteinertes Knochenstück, dessen Ende aus der Erde blickt. Gaston hat es erst am Vortag entdeckt. Daneben liegen weitere Knochenreste. Eine Rippe ist zu sehen. Es sind sogar drei Rippen, die Gaston ausmacht. Dazu ein Wirbel und Teile einer Extremität. Gaston ist sicher, dass es sich um Fossilien eines Titanosauriers handelt. Fossilien von einem der Riesen des Südens. Und dahinter vermutet der junge Paläontologe noch weitere Knochenteile. Probablemente detrás de ese tronco que viene acá estén los huesos más grandes. Acá es como que quedó todo estancado. Die Gegend rund um den Borealessee bietet den Wissenschaftlern ein schier unerschöpfliches Reservoir an Fossilien. Und doch wirken das Camp und das angrenzende Museum eher trostlos. Das Gelände ist übersät mit Fossilien, die ungeordnet verstreut liegen. Viele davon sind noch in den Gipsummantelungen, die für den Transport angelegt werden. Es fehlt an Geld. Die Dino-Station habe schon bessere Zeiten erlebt, meint Luis Bridi. Früher hatten wir bei den Ausgrabungen ziemlich viele Freiwillige mit dabei, die uns halfen. Da wurde ein Fossil nach dem anderen rausgeholt. Aber wir kamen nicht nach, die Fundstücke ins Labor zu bringen. Daher liegt hier noch alles in den Gipsschalen herum. Inzwischen graben wir kaum noch etwas aus. Wir lassen die Sachen im Erdreich und im Felsen. Insgesamt haben wir an dieser Stelle bereits mehr als 1400 Fossilien ausgegraben. Davon sind mehr als 80% wissenschaftlich noch nicht erfasst. In El Manzano, wo Paläontologe Sebastian Apestegia die Ausgrabung leitet, kommt unterdessen schweres Gerät zum Einsatz. Das jaulende Geräusch einer Steinsäge durchbricht die lautlose Stille der patagonischen Wüste. Einer der freiwilligen Helfer frisst sich mit einer wuchtigen Steinsäge durch den harten Felsen. Eine schweißtreibende Arbeit, die dem jungen Mann merklich zusetzt. Völlig erschöpft legt er nach einigen Minuten die Säge beiseite und greift zum Hammer. Damit wird der harte Felsen weiter bearbeitet. Die Suche nach einem Dinosaurier sei eben auch Knochenarbeit, meint Sebastian Apestegia. Wenn das Gestein weich und brüchig ist, arbeiten wir mit dem Pinsel und legen so den Umriss des Skeletts frei. Aber wenn der Fels hart ist, müssen wir mit der Steinsäge ran. Das ist zwar schneller, aber wir laufen Gefahr, dass wir das Fossil zerschneiden. Das ist uns auch oft genug passiert. Naja, danach muss man das Teil eben kleben, das ist nicht schlimm. Wir haben eben kein Röntgengerät, mit dessen Hilfe für uns ersichtlich ist, wo genau die Knochen des Tieres verlaufen. Während ihre Kollegen mit Steinsäge und Hammer hantieren, hat es Laila Toledo einfacher. Sie arbeitet an einem anderen Fundort ganz in der Nähe mit dem Pinsel. Ich versuche gerade, ein Krokodil freizulegen. Dazu muss ich von den Rändern möglichst viel Erde und Gestein wegpinseln, um so an das Fossil heranzukommen. Laila ist eine der vielen freiwilligen Helfer, ohne die in Argentinien Ausgrabungen kaum möglich wären. Sie studiert in La Plata im zweiten Semester Paläontologie und ist zum ersten Mal bei einer Ausgrabung mit dabei. Die Suche nach den Fossilien ist für die 23-Jährige ein Lebenstraum. Seit ich denken kann, will ich Paläontologin werden. Deshalb musste ich auch kein bisschen überlegen, ob ich das auch wirklich studieren möchte. Ich bin darüber total glücklich. Auch Sebastian Apestegia begann vor vielen Jahren als freiwilliger Helfer bei einer Ausgrabung. Inzwischen zählt er weltweit zu den renommiertesten Paläontologen. Sebastian Apestegia hat das Glück, in einem Land zu leben und zu forschen, das beim Thema Dinosaurier keine Wünsche offen lässt. Creo que he tenido mucha suerte en estos Ich glaube, ich habe bei meinen Ausgrabungen in den letzten 15 Jahren sehr viel Glück gehabt. Was ich nicht zu entdecken glaubte, habe ich entdeckt. Unglaublich feingliedrige Säugetiere, die mit ihren gut erhaltenen Reißzähnen aussahen wie das Nagetier aus dem Film Ice Age. Wir fanden die Sphenodontia, die zuvor in Südamerika niemals aufgetaucht waren. Ich wollte einen gut erhaltenen Fleischfresser entdecken. Das gelang mir mit dem sogenannten Buitre-Raptor. Auch einen gut erhaltenen Riesendino fand ich, den Bonitasaurer. Krokodile. Eigentlich fehlt nichts. Und jetzt genieße ich meine Arbeit. Es geht mir nicht mehr darum, einem unerfüllten Traum hinterherzulaufen. Vielleicht bleibt als einziger Traum eine Zeitreise in die Vergangenheit, über 100 Millionen Jahre zurück in die Jura- oder Kreidezeit, in die Zeit, als seine Fossilien noch lebten, nach dem Vorbild der Jurassic Park-Filme von Steven Spielberg. Ganz wohl ist Sebastian Apestegia bei dem Gedanken aber nicht. Wenn jemand mit einer Zeitmaschine an diese Stelle reisen würde, könnte er einige Probleme bekommen. Und zwar nicht unbedingt mit den großen Dinosauriern, sondern vielmehr mit den kleinen Tieren. Es gab viele Arten landlebender Krokodile, Echsen, Schlangen, unzählige Säugetiere, natürlich auch Dinosaurier. Es gab eine bunte Tierwelt unserer Größe, die man mit dem Dino-Zeitalter gar nicht so sehr verbindet. So eine Zeitreise wäre also vor allem wegen der kleinen Tiere kompliziert. Die Großen würden uns vermutlich gar nicht sehen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.